Fahrerflucht. Hörspiel von Alfred Andersch. Regie Marcel Wall. Drei Leute haben mit der Sache zu tun. Nummer 1, der Tankwart. Autobahnausfahrt, Stuttgart Nord. Zubringerstraße. Pfade, Hügel mit Grünzeug beworfen. Juli, Grünzeug, sommerlich. 6 Uhr morgens. Schon heiß. Stuttgart heiß. Weiße Stuttgarter Hitzebrühe. Tankstelle im fadem Grünzeug. Juli, Grünzeug, sommerlich. BV Aral. Firmenfarben blau-weiß. Schwarz-grüner Mercedes 220. Polizeifarbe. Blaues Alarmlicht. Fährt schwarz-grün. Durch fades Grünzeug. In weißer Hitze. An blau-weiß lackierten Blechen vor. Rollt aus und stoppt. Ich hatte mich unter die Tür gestellt. Ihre Sirene war ja schon von Weitem zu hören. Und es wäre falsch gewesen, wenn ich am Schreibtisch gesessen und überrascht aufgeblickt und so getan hätte, als hätte ich sie nicht gehört. Sie mussten erwarten, dass man unter die Tür trat und nachsah, was los war, wohin sie fuhren um 6 Uhr morgens mit der Sirene in Betrieb. Dagegen durfte ich ein wenig davon überrascht sein, dass sie bei mir vorfuhren. Und ich spielte das ganz gut und ging langsam und mit ein paar zögernden Schritten, so als wüsste ich doch nicht recht, ob ich gemeint sei, auf den Streifenwagen zu. 4 Mann, alle in Uniform, saßen drin. Und natürlich stieg keiner aus, weil keiner, der eine Uniform anhat, es noch nötig hat, höflich zu sein und auszusteigen. Sondern sie blieben sitzen. Und der, der neben dem Fahrer saß, der hatte die Scheibe heruntergerollt. Er fragte mich, ob mir während der letzten halben Stunde ein Auto mit frischen Kratzspuren aufgefallen sei. Ich tat so, als müsse ich einen Moment nachdenken und dann sagte ich, ich bin seit einer halben Stunde im Dienst und da haben nur 2 Wagen bei mir getankt. Und denen ist mir nichts aufgefallen, aber ich habe auch nicht besonders darauf geachtet, ob was mit denen los war. Während ich diese Auskunft gab, hatte ich meine rechte Hand in der Hosentasche und befühlte mit den Fingern den 100-Markschein. Und am Schluss fragte ich, was denn los sei. Aber der Kerl im Streifenwagen gab mir keine Antwort, sondern er stieg plötzlich aus und fragte, ob ich meine Verkäufe immer gleich registriere. Und ich sagte, ja, das sei Vorschrift vom Chef. Und da bat er mich, ihm das Kassabuch zu zeigen. Wir gingen ins Büro und während er sich die beiden Eintragungen ansah, die ich an diesem Morgen schon gemacht hatte, blickte ich durch das Fenster zur Tanksäule hinüber und vergewisserte mich zum 10. Mal, dass ich den letzten Verkauf, 20 Liter Super, den Verkauf, der nicht im Kassabuch stand, gelöscht hatte. Auch der Polizeibeamte warf einen kurzen Blick auf die Tanksäulen, ehe er sagte, ich solle ihm die beiden Wagen beschreiben, die getankt hätten. Und als ich es getan hatte, rückte er endlich mit der Sprache heraus. Fahrerflucht. Gleich hinter Leonberg liegt eine im Straßengraben, die ist fertig. Eine Radfahrerin. Das Rad ist auch ganz im Eimer und der Schweinehund, der da abgehauen ist, muss unbedingt Spuren an der rechten Seite von seinem Fahrzeug haben. Wir bekamen die Funkanweisung vor 10 Minuten und die ganze Sache ist höchstens eine halbe Stunde alt. Es muss sich um einen PKW handeln. Der Fahrer hat am Tatort ganz kurz abgebremst und ist dann weitergefahren. Der hat nicht gewendet, um zur Stadt zurückzufahren und muss deshalb hier vorbeigekommen sein. Sie können mir also nichts Sachdienliches mitteilen. Das wäre der Moment gewesen, in dem ich zurückgekommen hätte. Und komischerweise erfasste ich das auch ganz scharf und klar, während ich bedauernd die Achseln zuckte und Nein sagte und hinzufügte, dann müssen Sie ihn auf der Autobahn suchen. Bis zur Einfahrt führt hier nichts mehr ab, außer dieser Feldweg da. Und während ich ihn zum Streifenwagen zurückbrachte, deutete ich auf den Kiesweg, auf dem wir immer mit den Motorrädern nach Leonberg reinfahren. Aber er sah nur flüchtig hin, er sah eigentlich nicht mal auf den Weg, sondern nur auf das runde Schild, das den Weg gegen Fahrzeuge aller Art sperrte. Menschenskinder sind Polizisten doof. Naja, und dann saß er auch schon wieder neben dem Fahrer und sie rauschten ab Richtung Autobahn. Einen Augenblick lang war es ganz still. Meine Hand befand sich immer noch in der Tasche. Immer noch befühlten meine Finger den 100-Markschein, aber diesmal hörte ich ihn knistern. So still war es. Ob der Beamte vielleicht auch die Feldwegausfahrt geprüft hatte? Ob ein Blick ihm genügt hatte, um festzustellen, dass sich keine Radspuren auf dem Kies befanden? Denn ich hatte sie ja mit der Harke gelöscht, so wie ich die 20 Liter am Tankzähler mit einer Drehung der Kurbel gelöscht hatte. An sie überlegen, warum ich dies alles getan hatte und warum ich nichts Sachdienliches mitgeteilt hatte. Ich stand auf dem Beton vor der Tankstelle. 6 Uhr morgens, es war schon heiß, Juli, die weiße Stuttgarter Hitzebrühe kroch an mir hoch. Ich sah die faden Hügel voller Grünzeug. Auf einmal wusste ich, warum mir das zugestoßen war. Ich brauchte mich ja nur zu erinnern. Autostrada Genua Rom. Genannt Via Aurelia. Bei Abzweigung Piombino. Pfade, Hügel mit Grünzeug beworfen. Juli, Grünzeug sommerlich. 5 Uhr morgens. Schon heiß. Piombino heiß. Weißes toskanisches Sonnenfeuer. Gehöft in fadem Grünzeug. Juli, Grünzeug sommerlich. Schon zerstört. Also kein Ziel mehr. Also Gefechtsstand. Einer Schwadron. Eines Bataillons. Einer Luftwaffenfelddivision. In weißer Hitze, im Sonnenfeuer, toskanisch heiß. Gegenüber von dem Gehöft stand eine Piniengruppe und ich wartete unter der größten Pinie, bis die Jabos vorbeigedonnert waren, ehe ich die Straße mit ein paar Sprüngen überquerte. Ich erreichte die Ruine und ging in den Keller runter, der noch intakt war. Der Chef und der Spieß und der Schreiber waren schon weg. Sie hatten in der Nacht den Gefechtsstand nach rückwärts verlegt. Und nur der Oberfeldwebel Heiß saß da und wartete befehlsgemäß auf mich. Ich war damals Melder beim dritten Zug und ich sollte den Oberfeldwebel Heiß zu uns nach vorne bringen, weil unser Zugführer am Tag vorher den Arsch zusammengekniffen hatte. Ich machte Meldung, aber Heiß schaute mich gar nicht an, sondern er saß nur so da und rauchte eine Zigarette. Ich hatte ein komisches Gefühl. Es fiel mir auf, dass er noch nicht gepackt hatte. Die Teile seines Sturmgepäcks lagen noch lose herum und ich dachte, der ist bekloppt, wenn er sich einbildet, ich packe ihm sein Sturmgepäck. Er saß da mit offener Jacke, rauchte und stierte vor sich hin. Um etwas zu sagen, deutete ich auf sein deutsches Kreuz in Gold. Den Platschari nehmen Sie besser ab, wenn Sie mit mir nach vorne gehen, Herr Oberfeld, sagte ich. Er ist eine Zielscheibe für die Amis. Er wachte auf, fixierte mich scharf und dann brüllte er plötzlich los. Ich soll eine der höchsten deutschen Tapferkeitsauszeichnungen nicht den Platschari nennen. Nahm Haltung an, sagte nichts. Er schmiss die Zigarette weg. Und außerdem gehe ich nicht mit Ihnen nach vorne. Irgend etwas gefiel mir an der Sache nicht. Am wenigsten gefiel mir, dass Heiß diesen Satz so laut und scharf hervorbrachte. Ich muss ziemlich blöd geschaut haben, denn er schrie mich an. Lassen Sie mich nicht so an. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nicht mit Ihnen nach vorne gehe. Der Befehl ist außer aufgehoben, Herr Oberfeldwebel. Welcher Befehl? Dass Sie den dritten Zug übernehmen sollen. Wie heißt das? Dass Sie den dritten Zug übernehmen sollen, Herr Oberfeldwebel. Na, Sie können es ja noch. Es geht Sie zwar nichts an, aber der Befehl ist aufgehoben. Wer führt dann den dritten Zug, Herr Oberfeldwebel? Unteroffizier Kastner. Darf ich Herrn Oberfeld bitten, mir die schriftliche Ausfertigung dieses Befehls mitzugeben? Er kam einen Schritt näher und sah mich an. Ich wusste jetzt, was mir an der Sache nicht gefiel. Heiß hatte Angst. Ich habe schon gesagt, dass ich gleich nachdem ich in den Keller reinkam, ein komisches Gefühl hatte. Das Gefühl war Angst. Ich wusste nun, warum ich Angst hatte. Ich hatte Angst vor der Angst des Oberfeldwebels Heiß. Es gibt alle möglichen Arten von Angst und im Krieg lernt man sie kennen. Es gibt Anfälle von Angst, gegen die man nichts machen kann. Ich habe sie oft bei mir zum Beispiel festgestellt und man muss sie über sich ergehen lassen. Dann schüttelt man sich wie ein Hund nach einer Dusche und läuft wieder weiter. Es gibt auch angeborene Angst, immerwährende Schiss. Und es gibt welche, die können ihre angeborene Schiss abdrehen wie eine Wasserleitung und eine Zeit lang tapfer sein. Und wenn sie nicht mehr tapfer zu sein brauchen, dann drehen sie die Wasserleitung wieder auf. Und dann gibt's noch die durch und durch feigen Schweine. Man erkennt sie daran, dass sie eine Stimmung des Terrors um sich verbreiten. Es gibt nichts Brutaleres als einen Feigling. Ich ahnte, wofür der Oberfeldwebel Heiß das deutsche Kreuz in Gold bekommen hatte. Ich hatte Angst, weil ich allein war mit einem feigen, brutalen Schwein. Höre ich recht! Sie wollen meiner mündlichen Mitteilung nicht glauben? Der Schwadronschef muss doch noch Zeit gehabt haben, einen so wichtigen Befehl, der Sie betrifft, schriftlich abzufassen. Der Sie betrifft? Damit meinen Sie doch was ganz Bestimmtes, hä? Ich meine, es könnte vielleicht schlecht aussehen, wenn ein Befehl, der Sie betrifft, Herr Oberfeldwebel, ganz allein von Ihnen weitergegeben wird. Noch dazu, wo Sie jetzt nach vorne sollen, Herr Oberfeldwebel. Er sah mich an, als hätte er einen Verrückten vor sich. Aber er irrte sich. Ich kannte mich mit den Vorschriften sehr gut aus und wusste, dass ich in einem solchen Fall einen Schwadronsbefehl fordern konnte. Dabei war mir klar, dass ich in meinem Kampf mit Heiß den Kürzeren ziehen würde. Und richtig, er hörte auch auf, Theater zu machen. Sie vergessen, dass Sie allein sind. Klar, er hatte doch alle Trümpfe in der Hand. Er konnte es sich sogar leisten, mit dem Satz, Sie vergessen, dass wir allein sind, die Maske fallen zu lassen. Ich wusste, was dieser Satz bedeutete. Er bedeutete, dass er mir anhängen konnte, was er wollte. Ich war nur ein kleiner Gefreiter und er war ein Oberfeldwebel. Und er konnte Anzeige gegen mich erstatten. Er konnte behaupten, ich sei überhaupt niemals gekommen, ihn abzuholen. Oder ich hätte mich geweigert, nochmal nach vorne zu gehen. Oder ich sei betrunken gewesen, oder er hat mich bei versuchter Fahnenflucht erwischt. Es würde eine Kleinigkeit für ihn sein, den Spieß herumzudrehen, mich vors Kriegsgericht zu bringen. Denn wir verhandelten ohne Zeugen. Ich war allein mit einem brutalen Feigling. Aber was er dann tat, übertraf alles, was ich erwartet hatte. Er hatte plötzlich seine Dienstpistole in der Hand und er richtete sie gegen mich. Ich zähle jetzt bis drei. Und wenn Sie da nicht draußen sind? Und vorher noch, Sie können sich auf was gefasst machen, wenn wir uns wiedersehen. So, und jetzt ab. Eins. Ich war draußen wieder blitzend, wieder über der Straße drüben, unter den Pinien, und hielt keuchend und sah zu den Ruinen des Gehöfts hinüber. An der Autostrada Genua-Rom, Abzweigung nach Piombino. Die Luft war weiß vor Hitze, ich hatte Angst. Die Hitze kroch an mir hoch. Und dann knisterte wieder der 100-Mark-Schein in meiner Tasche. Ich stand auf dem Beton vor der Tankstelle Autobahnausfahrt Stuttgart-Nord, Zubringerstraße, 6 Uhr morgens, schon heiß, Juli, wie damals bei Piombino. Ich sah die faden Hügel voller Grünzeug, wie damals bei Piombino. Und auf einmal wusste ich, warum mir das zugestoßen war. Es war mir zugestoßen, weil ich ein paar Minuten lang genau die gleiche Art Terror gespürt hatte, wie damals bei Piombino. Ich weiß, es ist völlig unlogisch, denn der Kerl mit dem Borgward-Coupé hatte nicht das geringste Druckmittel gegen mich in der Hand. Er konnte mir nicht drohen, wie der Oberfeldwebel heiß. Trotzdem hatte ich vor ihm genau die gleiche Sorte Angst. Dabei ließ ich alles ganz harmlos an. Ich hatte um 5 Uhr mit dem Dienst begonnen und schon 2 Wagen bedient, als so gegen 5:45 das Borgward-Coupé draußen stand. Ich hatte es gar nicht kommen hören. Der Kunde stand schon an seinem Wagen, rechts, an der Tür. 20 Liter Super, bitte. Ich nickte, nahm den Einfüllstutzen aus dem Bügel, schraubte den Tankdeckel ab, schob den Stutzen hinein und drückte den Hahn. Die Uhr begann zu kreisen. Wird schwül werden heute. Ja, mächtig schwül. Ich muss gestehen, es fiel mir erst später auf, dass der Kunde immer an der rechten Seite seines Wagens stehen blieb. Wenn man tagtäglich unzählige Wagen bedient, dann passt man nicht mehr auf die Kunden auf. Ich wurde erst aufmerksam, als dieser Kunde fragte, wohin der Kiesweg führe, der neben unserer Tankstelle abzweigte. Kiesweg mit dem Sperrschild davor. Ich blickte zum ersten Mal auf und bemerkte, dass er ein rundes Gesicht mit einem spitzen Kinn und einer spitzen Nase hatte und dass er eine dicke schwarze Hornbrille trug. Er hatte einen bedeutenden Anzug an, 2 Reihen natürlich. Er trug einen von diesen vornehmen, grauen Hüten und der Wagen passte auch dazu. So richtig der kleine Vormittagswagen für eine schnelle Tour nach Heidelberg oder Baden-Baden von einem, der außerdem noch einen Mercedes 300 oder den 2,3 Liter BMW im Stall hat. War kein Herr, aber... Er war ein mächtiger Mann, eines von diesen runden, käsigen Gesichtern, die heute die Macht und das Geld haben. Er war mir unsympathisch. Der Weg da? Der führt nach Leonberg. Ist der überall so breit wie hier? Ja, da wird sogar noch breiter. Warum? Ich möchte ihn benutzen. Ich habe mich verfahren, ich hab's eilig. Ich muss ganz schnell nach Leonberg ran und dann weiter die Richtung nach Kalf. Nein, nein, das geht nicht. Wir haben den Seitenweg zur Tankstelle nur bewilligt bekommen unter der Bedingung, dass wir niemanden durchlassen. Das kann dem Chef die Lizenz kosten, wenn wir den Weg befahren lassen. Ich war schon wieder dabei, den Tankdeckel aufzuschrauben und wollte ihn gerade fragen, ob ich Öl und Wasser prüfen solle, als er auf einmal dicht neben mir stand. Hören Sie, ich fahre jetzt über den Kiesweg nach Leonberg und Sie werden keinem Menschen davon etwas sagen. Ich wollte gerade den Mund auftun, als ich den 100-Mark-Schein in seiner Hand gewahrte. Er hielt ihn entfaltet und ausgestreckt vor mich hin und ich starrte ihn einen Moment lang an und dann nahm ich den Schein und steckte ihn ein. Als der Wagen anrollte und nach rechts in den Kiesweg reinfuhr, da sah ich erst die Kratzspuren an seiner rechten Seite. Aber da waren sie auch schon fort, der Mann und das Auto. Und ich nahm ganz mechanisch die Harke und löschte die Spuren, die die Reifen auf dem losen Kies des Feldweges hinterlassen hatten. Und danach ging ich zur Tankstelle und löschte die Ziffern. Der Mann und das Auto waren niemals da gewesen. Nur der 100-Mark-Schein in meiner Tasche erinnerte mich an ihre Anwesenheit. Ich habe ihn nicht genommen, weil das Geld mich verführt hätte. Ich habe ihn genommen, weil von dem Mann genau die gleiche Art Terror ausging wie von dem Oberfeldwebel Heiß. Der Terror eines Feiglings. Ich weiß, dass das alles unlogisch ist. Ein 100-Mark-Schein ist keine Dienstpistole. Dennoch habe ich mich einen Augenblick lang von dem Geldschein genauso bedroht gefühlt wie damals von der Waffe. Es muss an dem Mann gelegen haben, der ihn mir hinstreckte. Er sah ganz anders aus wie Heiß, aber er war mir genauso unsympathisch. Ich hatte Angst vor ihm. Ich habe Angst immer nur vor Menschen gehabt. Damals bei Piombino, da hatte ich keine Angst vor den Jabos auf meinen Meldegängen. Aber als ich aus dem Keller rauskam, da hatte ich Angst vor dem Oberfeldwebel Heiß. Ich wusste, was mir bevorstand, wenn wir in Ruhestellung kamen. Und ich beschloss, nicht mehr zur Schwadron zurückzukehren. Ich ließ mich von den Amerikanern überrollen. Und nach ein paar Tagen war ich im Gefangenenlager in Etuno. Heiß hat leichtes Spiel mit mir gehabt, aber Leute wie er haben einen Riecher dafür, mit wem sie es zu tun haben. Der heute früh, der hat auch gleich gewusst, wen er vor sich hatte. Einen, der sich einschüchtern lässt. Kann mir nicht helfen, wenn ich einen dieser großen, mächtigen Gangster vor mir habe, einen von diesen Kerlen, die immer oben auf sind, das Gesindel mit den Oberfeldwebeltressen und den zweireihigen Anzügen, dann gebe ich auf. Und wie hypnotisiert starre ich auf ihre Dienstpistolen und 100-Markscheine und schließlich bewege ich mich, um zu flüchten oder ihr Geld zu nehmen. Und jetzt bin ich mit drin. Ich habe das Geld genommen, dann habe ich mit dem Kerl, von dem ich wusste, dass er etwas auf dem Kerbholz hat, zur Flucht verholfen. Und dann, als mir der Polizeibeamte eine letzte Chance gab, da habe ich sie verpasst und jetzt hänge ich mit drin. Eine Sauerei. Der Kerl hat eine Frau totgefahren. Hoffentlich erwischen sie ihn nicht. Immerhin habe ich ja seine Nummer, SU-866, Stuttgarter Wagen. Drei Leute haben mit der Sache zu tun. Nummer zwei, der Manager. Baden-Baden. Hotelterrasse. Rialto mit Schwimmbad. Liegestühle, Modell Palm Beach. Spesenrechnungen. Besprechungen mit Geschäftsfreunden. Auch die Kosten einer Privatjacht. In Travemünde. Oder Ascona. Können jetzt als Repräsentationsauslagen abgeschrieben werden. Die Campari-Gläser klirren rot vor den Tannen der schwarzen Wälder. Silbersprühend steigt Helen aus dem Bassin. 17. Tochter von Direktor so und so. Najade des Atomzeitalters. Badeanzug von der Kö. Süße Krabbe. Man sollte eine Geliebte haben. Aber dazu reicht die Zeit. Zwischen Terminen. Nur kurze Impressionen. Als Ersatz. Zum Beispiel vor Schwarzwaldtannen, Campari-Rot. Als ich heute Morgen um 5 Uhr das Haus verließ, war es still. Ich war der Erste auf. Gewöhnlich stehe ich erst um 9 Uhr auf und bin gegen 10 Uhr im Büro. Und um diese Zeit sitzt die Dame, mit der ich verheiratet bin, schon mit tadellosem Make-up bei ihrem Rohkostfrühstück im Garten. Man hat sie dazu erzogen, sich dem Herrn, mit dem sie verheiratet ist, und den Herrn, mit dem sie nicht verheiratet ist, unter keinen Umständen anders als fix und fertig zu präsentieren. Und weder ich noch die anderen Herren haben es jemals gewagt, ihr zu sagen, dass sie uns ein wenig weniger gerüstet, eine Spur unfrisierter und im Ganzen ruhig ein bisschen schlampig lieber wäre. Na, sie ist jedenfalls, wie sie ist. Immer auf dem Damm. Ich mache von unserer Ehe schon seit längerer Zeit keinen Gebrauch mehr und habe ihr dankbar dafür zu sein, dass sie diese Tatsache lediglich mit einer Art gereizter Lieblosigkeit quittiert. Niemals aber Szenen macht oder das Thema zur Sprache bringt. Früher war sie schlank und jetzt wird sie immer drahtiger. Eine Dame von 50 Jahren, ein Produkt aus Rohkost, Tennis und Elena Rubinstein, alle Bücher lesen, zu denen ich keine Zeit habe. Und wenn ich mal den Buick brauche, hat sie ihn mitgenommen nach Salzburg oder Cannes und gewöhnlich bringt sie sich dann Souvenirs mit, einen jungen Schauspieler oder Musiker, der so lange bei uns herumsitzt, bis ihm die Sache langweilig oder peinlich wird. Wir haben zwei entzückende Töchter, 12 und 17 Jahre alt. Sie sind süß anzusehen. Aber ich sehe sie nur selten. Da ich keine Zeit und kein Geschick habe, mich um sie zu kümmern, wissen sie bereits ganz genau, dass sie die Kinder feiner Leute sind. Wenn ich wie gewöhnlich um 10 Uhr das Haus verlasse, steht Alfred bereit, um mich in den Laden zu fahren. Er hat dann den Wagen schon auf Hochglanz gewienert. Keta hat mir um 8 Uhr das Frühstück aufs Zimmer gebracht. Wir haben außer Keta noch ein Zweitmädchen und natürlich eine Erzieherin. Das ist also das Haus. Die Dame, die Kinder, der Chauffeur, die beiden Mädchen, die Erzieherin. Zusammen verbrauchen sie den größten Teil dessen, was ich verdiene. Die funktionierende Familie. Das Haus ist groß, teuer und im Stil neutral. Terrassierter Garten mit Schwimmbassin, Satinbezogene Stühle und Schaukelbank, Bibliothek, allerbeste Society-Lage. Selten Besucher. Ich gehe lieber mit den Leuten aus. Riesiges Aussichtsfenster mit Blick auf die Stadt, in der ich arbeite. Offenbar zu dem Zweck arbeite, sie durch teures Kristallglas 3 Meter mal 1,50 gelangweilt betrachten zu können. Ich habe keine Geliebte. Während der letzten 10 Jahre habe ich mir in Abständen von etwa 2 Jahren kurze Seitensprünge geleistet. Mit einer Sekretärin, mit der Frau eines Geschäftsfreundes, mit Reisebekanntschaften im Hotel. Jedes Mal mit dem Resultat, es stand nicht dafür. Der Aufwand, den solche Dinge kosten, rentiert sich nicht. Bleibt also die Arbeit. Bekanntlich die Erfüllung des männlichen Lebens. Bekanntlich geht ein Mann in seiner Arbeit auf. Dazu muss ich sagen, dass ich mich bereits seit einer Reihe von Jahren aufs Äußerste langweilt. Diese ununterbrochene Kette von Terminen, Konferenzen, Unterschriften, Besprechungen, Geschäftsreisen. Dieses ganze Getue, das nur dazu dient, einen so gut wie automatischen Erfolg abzusichern. Und wozu das Ganze? zur Organisation der gewaltigsten Konsumgüterschwemme der Weltgeschichte. Mit dem Ergebnis, dass meine Angestellten Eisschränke und Filme verbrauchen und meine Familie Tennis und Salzburg. Es sollte mich begeistern, ich weiß, ich helfe mit, die Überlegenheit der freien Welt zu beweisen. Aber irgendwie langweilt es mich. Ich habe mein Haus und meine Arbeit heute früh um 5 Uhr verlassen und alles wäre glatt gegangen, wenn ich nicht diese Kratzer an den rechten Kotflügel und die rechte Tür meines Autos bekommen hätte. Ich hatte meine Flucht tadellos vorbereitet, das wäre sozusagen die perfekte Flucht geworden. Aber nun ist es eine Flucht mit einem Schönheitsfehler. Mit einem scheußlichen Schönheitsfehler. Seit Monaten schon habe ich den Konzern auf meine längere Abwesenheit vorbereitet. Ich habe die ärztlichen Gründe in einem gewissen Ausmaß geschildert und die richtigen Leute an die richtigen Plätze dirigiert. Zusammen mit meinem Anwalt habe ich alle nötigen testamentarischen Vorkehrungen getroffen. Ihn und den Arzt habe ich zu unbedingtem Schweigen verpflichtet. Ich habe mir ihr Schweigen mit großen Legaten in meinem Testament erkauft. Worauf es mir ankam, war, die Flucht von meiner Familie geheim zu halten. Denn vor ihr flüchte ich. Ich habe alles geordnet. Es wird der Dame, mit der ich verheiratet bin, an nichts fehlen, wenn ich nicht mehr bin. Aber ich will diese letzten Monate allein sein. Allein sein und leben. Ich habe Jahrzehnte damit verbracht, eine große Kristallglasscheibe in einer langweiligen Stadt zu bauen. Ich habe also meine Pflicht getan. Niemand wird es mir übel nehmen können, wenn ich die letzten Monate meines Lebens allein verbringe. Allein und auf meine Weise. Mit ein paar Landschaften, ein paar Städten, mit der See, mit Flaschen, mit Schiffen und Kirchen, mit Blicken, mit letzten Illusionen und mit der großen Agonie. Ich hatte gehofft, heute früh damit beginnen zu können, frei zu sein. Aber jetzt sitze ich vor einem Glas Campari und empfinde nichts. Dieser dumme Zufall heute Morgen hat alles verdorben. Er hat meine Flucht in die Freiheit in einen üblen Fall von Fahrerflucht verwandelt. Wenn der Mensch von der Tankstelle schweigt, findet mich die Polizei nicht. Ich habe meinen Wagen hier in einer zuverlässigen kleinen Werkstatt bei einem Mann, der für viel Geld nicht redet. Ob ich das Mädchen getötet habe oder nur verletzt. Ich will morgen in den Zeitungen nachsehen. Aber ich weiß, dass ich sie getötet habe. Das ist also das Ende meiner Laufbahn. Eine Tote über dem Weg einer missglückten Flucht. Ein scheußlicher Schönheitsfehler. Ein dummer Zufall. Oder vielleicht doch kein Zufall? Vielleicht doch das Ende einer Kette? Wo begann sie? Kann ich mich noch daran erinnern? Kurfürstendamm, Café Bristol, 5 Uhr nachmittags im September. Mit dem Wagen am Wannsee gewesen. Norddeutscher Herbst. Kühl, durchsichtig. Jetzt Tee mit rum. Leises Klirren der Tassen. Mary Lou am Nebentisch. Blicke unter Augenwimpern. Im Berliner Tageblatt. Ein Aufsatz über Alexandra Kollontai und die freie Liebe. Graublauer Abend. Dann die ersten Lichtreklamen. Von Arbeitslosen betrachtet. Die zyklische Krise. Und die käufliche Liebe. Der Herbst des Kapitalismus. Graublau phosphoreszierend. Im Blick von Mary Lou. Um 5 Uhr nachmittags im September im Café Bristol am Kurfürstendamm. Während ich scheinbar im Berliner Tageblatt las, überlegte ich, ob ich Mary Lou wieder einmal zum Essen einladen sollte. Sie saß am Nebentisch im Gespräch mit einem Herrn, den ich nicht kannte, einem Rouet älteren Semesters, für den sie eigentlich zu schade war. Und manchmal wechselte ich einen Blick mit ihr. Mary Lou war reizend, Arztgattin, und sie verdiente sich ihr Taschengeld auf diese Weise. Niemand nahm es ihr übel. Wir waren damals alle sehr tolerant und modern und großzügig. Ich war mit Steffen verabredet, Steffen von der Rölling Zoch AG, unserer Konkurrenz. Ich war gespannt, was er von mir wollte. Wir kannten uns nur von Branchensitzungen. Er kam 5:10 ins Bristol und entschuldigte sich vielmals wegen der Verspätung. Er sei wegen einer arbeitslosen Demonstration am Potsdamer Platz mit dem Wagen blockiert gewesen. Und während er erklärte, das mit den Arbeitslosen müsse jetzt bald aufhören, und sich Kaffee und Cognac bestellte, tauschte ich nochmals Blicke mit Mary Lou. Ich war damals, 1932, noch nicht verheiratet. Ein Gespräch in Blicken fand statt. Wie findest du den Herrn, der bei mir sitzt? Schrecklich. Er ist schrecklich. Schick ihn weg. Soll ich? Mhm. Ich bin 6 Uhr frei. Gut. Ich werde warten, bis du Zeit hast. Es wird nicht lange dauern. Wir fahren nachher nach Sacco raus. Essen im Seegarten. Fein. Ich fahre so gern Auto. Also, bis nachher. Ich freue mich. Tschüss. Bis nachher. Steffen bot mir aus seinem silbernen Zigarettenetui an. Ich dankte, weil ich damals nicht Raucher war. Und er sagte, dann wollen wir zur Sache kommen. Es geht um Folgendes. Wir haben ein starkes Aktienpaket Ihrer Firma angeboten bekommen. Natürlich nicht die Majorität, die liegt ja bei der Familie. Aber doch eine starke Minorität, die uns eine gewisse Einflussnahme sichern würde. Und wir denken daran, dieses Angebot auszunutzen. Aber wir können die Aktien nicht selbst übernehmen, das wird Ihnen klar sein. Die Rolling Zoch AG kann nicht innerhalb einer Firma, an der sie sich beteiligt, in der Minderheit bleiben. Ich weiß nicht, ob er mir damals diesen Tatbestand so direkt mitteilte, wie ich das hier wiedergebe. Wahrscheinlich hat er mir die ungeheuerliche Absicht von Rolling Zoch, die Firma zu schlucken, bei der ich Verkaufsdirektor war, die größte Konkurrenz für Rolling Zoch in der ganzen Branche, etwas langsamer und diplomatischer serviert. Ich war baff. Nun erzählen Sie mir bitte, warum Sie das ausgerechnet mir mitteilen, Herr Steffen. Sie wissen doch, dass ich verpflichtet bin, das alles sofort Herrn Geheimrat Baumann mitzuteilen. Das werden Sie sich überlegen, wenn Sie mich bitte noch einen Moment anhören wollen. Bitte sehr. Wir könnten uns nämlich vorstellen, dass Sie der geeignete Juniorpartner für Geheimrat Baumann wären. Er machte sich keine Mühe mit dem Sack, in dem er die Katze verborgen gehalten hatte. Er ließ sie mit einem Satz heraus. Und ich tat eine Weile so, als verstände ich ihn nicht. Ich begriff, dass ich Zeit gewinnen musste und hielt ihn durch Fragen hin. Na sehen Sie, das ist doch ganz einfach. Sie treten auf dem Aktienmarkt als der Käufer der Baumann-Minorität auf. Aber ich habe doch gar nicht das Geld dazu. Die erforderliche Summe strecken wir Ihnen vor. Und wie würde ich sie zurückzahlen? Gesetzt den Fall, ich ginge auf dieses Angebot ein. Das ist doch nur eine Formalität. Wir machen das mit einem einfachen Schuldschein, auf den Sie uns in den nächsten 20 Jahren nur die Zinsen zu bezahlen haben. Sagen wir 2,5%. Und worin würde meine tatsächliche Gegenleistung bestehen? Ich nehme doch nicht an, dass mir die Rolling Zoch AG meiner schönen Augen wegen plötzlich eine Kapitalbeteiligung bei Baumann schenken will. Nein, natürlich nicht. Sehen Sie, wir denken auf ziemlich lange Sicht. Geheimrat Baumann ist 80, er wird es vielleicht noch 2, vielleicht noch 5 Jahre machen. Wenn er stirbt, zersplittert die Familienmajorität sofort in 20 kleine Interessentengruppen, die sich spinnefeind sind. Dann kann man die Majorität erwerben. Und dann brauchen wir einen Mann mitten im Baumannlager, der bereit ist, die Fusion mit Rolling Zoch zu vollziehen. Haben Sie kapiert? Ich hatte kapiert. Fast abwesend beobachtete ich, wie der Herr an Mary Lou's Tisch aufstand und wegging mit einem geröteten, peinlich berührten Gesicht. Mary Lou konnte sehr grausam sein. Ich hatte kapiert, dass dies meine Stunde war. Ich war mit 32 Jahren bereits Verkaufsdirektor eines der größten Unternehmen meiner Branche. Es war ein Aufstieg aus Tüchtigkeit, Begabung und Intelligenz gewesen. Wenn ich Steffens Angebot annahm, würde berufliche Tüchtigkeit umschlagen in Handhabung von Macht. Ehe ich mich entscheide, Herr Steffen, möchte ich gerne wissen, warum Rolling Zoch sich entschlossen hat, mit diesem Vorschlag gerade zu mir zu kommen. Weil wir Sie für den fähigsten Mann in Ihrer Firma halten. Den Mann, der am klarsten erkennt, dass die Zukunft der Industrie in der Konzernbildung liegt. Er sagte mir noch mehr Schmeichelhaftes. Er schmierte es mir ganz dick aufs Brot. Aber ich wusste schon, was die Phrase »der fähigste Mann« zu bedeuten hatte. Sie bedeutete »der käuflichste Mann«. Und Steffen bestätigte es mir versehentlich, ehe er ging. Als ich ihn fragte, wie ich es Geheimrat Baumann erklären solle, dass ich plötzlich im Besitz von Aktien sei, erwiderte er, »Sie brauchen gar nichts zu erklären. Und wenn Sie wirklich Bedenken haben, dann können Sie sich ja selber noch einen Strohmann suchen.« Einen Strohmann? Das war es, was Sie brauchten. Ich sah ihm hasserfüllt nach, als er das Bristol verließ. Ich dachte, wenn ich darauf eingehe, wird Steffen der Erste sein, den ich über die Klinge springen lasse. Er wird sich noch wundern, was für einen Strohmann ich abgebe. Wir hatten vorher noch vereinbart, dass ich ihn im Laufe des nächsten Tages anrufen würde, um ihm meine Entscheidung mitzuteilen. Dann ging ich zu Mary Lou hinüber und wir fuhren zusammen nach Sacro und aßen Forellen, tranken Weißwein und dann fuhren wir zu Mampo und tranken Punsch. Und in der Nacht lag ich wach. Ich unterschied undeutlich die Gegenstände dem kleinen, komfortablen Hotelzimmer und auch Mary Lou lag wach. Wir sprachen miteinander, nicht mit Worten, sondern mit Gedanken. Und unser Zwiegespräch lautete ungefähr so. Du warst heute nicht sehr zärtlich zu mir, nicht wie sonst. Ich weiß. Ich habe heute überhaupt nicht an dich gedacht. Woran denn? An die Macht. Ist sie so wichtig? Sie ist sehr wichtig. Ich finde es netter, wenn du zärtlich bist. Zärtlich und genießerisch. Wenn du mir das Geld ein bisschen verlegen gibst. So als wolltest du dich noch dafür entschuldigen. Heute habe ich zuallererst daran gedacht, dass ich dich gekauft habe. Oh, pfui. Sag das noch einmal. Sie sagte es noch einmal und nachher rauchte sie im Dunkeln und auch ich tastete plötzlich nach ihrer Zigarettenschachtel und rauchte. Ich war bis dahin Nichtraucher gewesen, ein tüchtiger, intelligenter Nichtraucher mit dem Aufstieg eines Nichtrauchers. Aber am nächsten Tag rief ich Steffen an und ergriff die Macht. Ich wurde der unbequemste Strohmann, den sich die Rolling Zoch AG jemals geholt hat. Ich schaltete Steffen aus und nun bin ich schon seit Jahren Generaldirektor von Rolling Zoch, der mächtigste Mann im Laden. Und ich begann zu rauchen. In gewissen Zeiten war ich Kettenraucher. Und das ist der Grund, warum ich heute früh geflohen bin, mein Haus verlassen habe, warum ich jetzt hier sitze in einem fashionablen Hotel in Baden-Baden im Angesicht der Schwarzwaldtannen vor einem Glas Campari und bis vor ein paar Stunden noch fest entschlossen, die letzten Monate meines Lebens allein zu verbringen. Allein und ohne die Macht. Mit ein paar Landschaften, ein paar Städten, mit Blicken, mit letzten Illusionen und mit der großen Agonie. Es hat ganz klein begonnen. Viele Jahre nach der ersten Zigarette, in den Jahren nach dem Kriege war es, um 1947 herum oder 1948, dass ich zum ersten Mal etwas spürte. Es war nicht mehr als ein feines, undeutliches Kratzen, so als hätte ich eine ganz kleine Stecknadel in der Brust und als riebe sich etwas an ihrer Spitze, sodass ich husten musste. Nein, nicht husten, sondern ich musste mich nur ein bisschen räuspern. Das hielt sich lange so, über Jahre. Es wurde eine Angewohnheit. Manchmal verschluckte ich mich auch. Und 1952 ließ ich mich operieren. Kleiner Tumor, sagten die Ärzte damals, nichts Schlimmes, oh, damit können Sie 90 werden. Und es war auch wirklich eine lange Zeit hindurch gut. Ich musste mich nur noch selten räuspern, bis 1955. Da begann das Kratzen wieder, ich spürte wieder die Stecknadel. Von da an habe ich nichts mehr dagegen getan und es verlief so, wie ich es erwartete. Es blieb noch eine lange Zeit hindurch konstant, ich schränkte das Rauchen ein und ich trank Milch und machte ein bisschen autosuggestives Training. Man ahnt gar nicht, wie lange man sich mit Autosuggestion halten kann. Aber vor einem halben Jahr breitete sich das, was ich das Gefühl nenne, in meiner Brust aus. Und als ich zu Professor Wiesner ging und er mich untersuchte, redete er eine Weile um den heißen Brei herum. Aber ich forderte die Wahrheit von ihm, die Wahrheit und die Geheimhaltung. Und schließlich sagte er sie mir. Lungenkrebs in vorgeschrittenem Stadium. Er schlug mir verschiedene Behandlungsmethoden vor, aber ich fragte ihn nach der voraussichtlichen Lebensdauer und erfuhr, dass ich noch ein halbes Jahr bis ein Jahr zur Verfügung hätte. Ich brauchte ein paar Monate, um alles für meinen Ausbruch vorzubereiten. Und nun hätte ich, wenn alles gut gegangen wäre, noch ein schönes halbes Jahr vor mir gehabt. Ein halbes Jahr ohne die schmutzigen Hände und ohne die Dame, mit der ich verheiratet bin. Ein halbes Jahr ohne die Macht und das Haus. Ein halbes Jahr allein. Es ist aber nicht gut gegangen. Es ist schief gegangen. Wenn man an das Todesurteil denkt, das ich in der Tasche habe, wird man vielleicht verstehen, warum ich heute Morgen die Flucht ergriff. Die Fahrerflucht. Von Entsetzen geschüttelt, als ich das Gesicht des Mädchens erblickte. Das Gesicht einer Toten. Und es war das Gesicht einer Toten, das mich anstarrte, als ich einen Moment lang bremste und anhielt. Das Gesicht des Todes mit verdrehten Augen und bläulich geplatzter Schläfe. Jener Schläfe, die ich im 100-Kilometer-Tempo fahrend an einen Baum geschmettert hatte. Ich habe hinter ihr gehupt und sie muss erschrocken sein. Sie geriet mit dem Fahrrad ins Schwanken und ich erfasste sie mit dem rechten Kotflügel und schleuderte sie förmlich durch die Luft und dann hielt ich. Und dann fuhr ich weiter. Ich dachte nur, das kann doch nicht wahr sein. Und ich dachte, ich will mein halbes Jahr haben, mein halbes Jahr Frist. In dieser Minute vor einem Glas Campari sitzend weiß ich, dass ich zweimal in meinem Leben die Kontrolle über mich selbst verloren habe. Das erste Mal, als ich nach Mary Lou's Zigarettenschachtel griff. Das zweite Mal, als ich heute besinnungslos davonfuhr, nachdem ich dieses Mädchen getötet hatte. Und ich spüre, dass diese beiden Handlungen miteinander zusammenhängen. Ich kann mir nicht recht erklären, in welcher Weise sie zusammenhängen. Aber sie hängen zusammen. Mein halbes Jahr ist aus. Es wird keine Landschaften und Städte geben, keine Blicke, keine letzten Illusionen. Es wird nur den Blick in ein paar verdrehte Augen geben, das Aug in Auge mit der Sinnlosigkeit. Dieser Mensch an der Tankstelle wird mich vielleicht anzeigen. Wenn er erfährt, um was es sich handelt, wird er mich anzeigen, um nicht mit drin zu hängen, falls die Polizei mich auf anderem Wege ermittelt. Er muss meine Autonummer haben. Aber ich werde es trotzdem riskieren, mich nicht zu melden. Das Mädchen ist tot und ich werde in einem halben Jahr tot sein. Oder er. Es ist niemandem damit gedient, dass ich mich selbst anzeige. Ich kann die Verwandten des Mädchens ermitteln und sie in einem Zusatzlegat meines Testaments bedenken, falls sie es nötig haben. Wer dieses Mädchen wohl war? Sie tut mir leid. Aber merkwürdigerweise empfinde ich keine Reue. Ich habe nicht das Bedürfnis, Buße zu tun. Und das Allermerkwürdigste ist es, dass mich vor meinem Campari sitzend die Aussicht beinahe befriedigt, die Aussicht, noch ein halbes Jahr ausharren zu müssen, ohne alle Illusionen. Aug in Aug mit der Sinnlosigkeit. Drei Leute haben mit der Sache zu tun. Nummer drei, das Mädchen. Schlossplatz, Ecke Parkallee. Kastanien und grauer Sandstein. Leder und Juwelen. Armbanduhren und Hüfthalter. In Chrom eingefasst. Und hinter Glas. Geflüster und Intrigen. Vollmüller ist im Wagen des Juniorchefs gesehen worden. Leichte Preiserhöhung bei Hemden. Die neue Lippenstiftfarbe heißt... Bleiches Korallenrot. Die Korallenriffe werden für die Pan American Airlines in Chrom gefasst. Man trägt Schwarz. Und jene satte Unruhe... Wie sie der Devisenbestand der Bank Deutscher Länder verleiht. Im Glas spiegeln sich... Kastanien und grauer Sandstein. Korallenrot. Schwarze Unruhe. Intrigen. Preiserhöhung. Und Chrom-Silber-Chrom. Die Welt ist eine Fotografie. Die Anni sagt immer, ich sei unnatürlich, weil ich mir nichts aus den ganzen Sachen mache, die wir im Geschäft haben. Aus den Nylonblusen und den Strümpfen und der feinen Wäsche. Aber ich finde die Anni blöd, weil sie sich für überhaupt nichts anderes interessiert. Der Chef hat mich in die Herrenabteilung gesteckt, weil ich mit den Herrensachen viel mehr anfangen kann. Mit den festen, ordentlichen Stoffen, aus denen die Sachen für Männer gemacht werden. So ein richtiges englisches Tweedjacket zum Beispiel, finde ich wunderbar. Oder eine Hose aus dickem Männerflanell oder Kammgarn. Am liebsten würde ich mich auch anziehen wie ein Mann. Der Chef hat gelacht, als er es hörte, und er hat gesagt, komisch, dabei sehen Sie gar nicht aus wie ein Mann. Und er hat gesagt, Sie sind ja unbezahlbar für meine Herrenabteilung. Jemand, der so wenig wie ein Mann aussieht und sich dabei so für Herrengarderobe interessiert. Seitdem verkaufe ich Tweedjackets und Flanellhosen und Herrenhemden und ich mag Männer nicht, die Nylonhemden oder Popelinjackets oder Kunstseidekrawatten kaufen. Männer sollen Sachen aus Wolle oder Leinen oder hartem festen Gabardin tragen. Ich rate den Herren immer zu den guten Qualitäten und wenn sie über die Preise stöhnen, dann zeige ich ihnen den Unterschied zwischen einem wertvollen, festen, dicht geschlagenen Wollstoff und einem billigen, lockeren Mischgewebe und beweise ihnen, dass sie billiger kaufen, wenn sie teuer kaufen. Ich selbst habe mir ein Kostüm aus einem dünnen, grauen, erstklassigen Tweed machen lassen. Und darunter trage ich weiße Leinenblusen. Blusen aus ganz leicht nach Gelb hinüberspielendem Weiß, die sehr gut zu meinem braunen Teint passen. Ich bin nur ein Lehrmädchen. Aber ich habe schon Stammkundschaft. Der Chef behandelt mich wie ein rohes Ei. Und die Direktrice der Herrenabteilung ist sehr freundlich zu mir. Ein kleines bisschen giftig, aber freundlich. Und wahrscheinlich mag sie mich sogar ganz gern. Wie gesagt, ich habe Stammkunden, aber sie interessieren mich nicht sehr. Obwohl ich weiß, warum sie zu mir kommen, warum sie sich von mir beraten lassen. Manchmal kommandiere ich die Kunden einfach herum, das macht mir Spaß. Aber eigentlich interessieren sie mich wirklich nicht. Was mich interessiert, das sind die Stoffe. Aber heute Abend ist ein Kunde gekommen, der hat mich interessiert. Manchmal frage ich mich selber, ob es stimmt, was die Anni sagt. Dass ich unnatürlich bin, weil ich nichts mit den feinen Damensachen anfangen kann. Ich finde es nur einfach blöd, dass ich wissen muss, welche Nagellackfarbe zu meiner Haut passt. Übrigens verstehe ich auch davon mehr als die Anni, die ihre Nägel mit einem ganz unmöglichen Rot anstreicht. Ich möchte anders sein. Ich möchte hart und fest und sauber sein, wie... Einmal, als ich gerade einen Kunden bediente, habe ich den Chef, der mich beobachtete, zur Direktrice sagen hören, sie ist ein kleines Biest. Seitdem weiß ich, wie ich sein möchte. Ein Biest, das ist doch ein Tier. Oh ja, ich möchte wie ein kleines, hartes, sauberes Tier sein. Ich liebe Tiere. Am liebsten habe ich Pferde. Einmal habe ich Pferde ganz nah gesehen, auf dem Land, in einem Stall. Ich hatte nicht die geringste Furcht vor ihnen. Da war ein junges Pferd, kein Fohlen mehr, sondern schon eine junge Stute. Ich habe gewartet, bis die anderen, mit denen ich aufs Land gefahren war, den Stall verlassen haben. Und dann bin ich zu der jungen Stute hingegangen und habe ihre Schnauze umarmt. Sie roch wunderbar. Und ihr Fell war hart und sauber und ganz glatt. Und ich dachte, ich möchte so ein Fell tragen. Als ich die Stute losließ, stand ein Stallknecht neben mir und sagte, »Na, Sie sind scheins an Pferde gewöhnt, Fräuleinchen.« »Ich bin gar nicht an Pferde gewöhnt. Aber seitdem ist es mein liebster Wunsch, reiten zu können. Ich weiß, ich würde eine wunderbare Reiterin werden. Aber natürlich ist gar nicht daran zu denken, mein Vater ist ein kleiner Postbeamter und nach der Volksschule musste ich ins Geschäft. Vielleicht würde ich einmal so viel Geld verdienen, dass ich Reitstunden nehmen kann. Oder vielleicht heiratet mich ein Reicher.« Aber dann wird es zu spät sein. Jetzt müsste ich anfangen zu reiten. Jetzt! Damit hängt es zusammen, dass mich der Kunde heute Abend gleich so interessiert hat. Kentucky. Blaue Weide, riesige rote Barns, manchmal von Tornados getroffen. Vollblut in Herden. Rappen im blauen Gras. Das harte Knabbern des weidenden Pferdemauls. Orlando, Sieger des Derbys von Saratoga, allein hinter weißem Staketenzaun. Geruch von Sätteln und Buchmacherei. Gary Cooper, eher nach Hollywood ging. Und Henry Wallace, die Chancen einer sozialistischen Agrarpartei erwägend und verwerfend. Die letzten Liberalen und die Männer von Peitsche und Sporen. Die Freiheit neben der Gesetzlosigkeit. Das Gefühl des Reitens im Vergleich zum Gefühl des Gehens. Man schwebt. Das Fell der schwarzen Stute zwischen den Schenkeln über blauen Weiden. Kentucky. Der Kunde war ein Chinese. Ein amerikanischer Chinese. Unser Geschäft ist am Bahnhofsplatz und wir haben alle Arten von Kunden. Auch amerikanische Chinesen habe ich schon öfter bedient. Die Amerikaner nennen sie Chinks. Dieser Chink war jung. Er verlangte ein Nylonhemd. Ich legte ihm Nylonhemden vor und eins aus Leinen daneben. Und ich fragte ihn, ob er das nicht lieber wolle. Aber er sagte ganz ruhig, er züge Nylonhemden vor. Er sprach sehr gut Deutsch. Und er sagte es so, dass ich auf einmal fühlte, es wäre Unsinn, noch länger von Leinenhemden zu sprechen. Er war also eigentlich gar nicht mein Fall. Aber während ich sonst, wenn ich einen Kunden bediene, zugleich beobachte, was alles noch im Laden vorgeht, sah ich diesmal nur diesen Chink und sonst nichts. Dabei tat er überhaupt nichts, um meine Aufmerksamkeit zu erzwingen, sondern er prüfte nur die Hemden, er sah mich kaum an, und als er ein Hemd gewählt hatte und ich ihm den Kassenzettel gab, fragte er, wann wir Geschäftsschluss hätten. Ob er mich nach Geschäftsschluss abholen und mich zum Abendessen einladen dürfe. Es war nicht das erste Mal, dass mir ein solches Angebot gemacht wurde. Und ich muss zugeben, dass ich auch schon ein paar Mal solche Angebote angenommen habe. Aber es war nie so, dass ich es mir nicht genau überlegt hatte, ehe ich ja sagte. Diesmal habe ich es mir nicht überlegt, denn der junge Chinese sprach mit einer kühlen Selbstverständlichkeit, wie ich sie noch nie erlebt habe. Sonst, wenn mir ein solcher Vorschlag gemacht wird, sind die Männer entweder verlegen oder sie machen sich stark oder sie witzeln oder tun falsch väterlich. Dieser hier stellte einfach nur seine Frage, kühl und sachlich. Aber unter seiner kühlen Höflichkeit spürte ich etwas, das sich anfühlte wie Stahl. Und ich sagte, wir schließen um 6. Er sagte, er würde da sein, dann ging er zur Kasse, ich brachte das Hemd zum Packtisch und dann ging ich rasch einen Augenblick nach hinten. Die Annie sah mich und sagte, ich sähe aus, als hätte ich soeben ein Gespenst gesehen. Als ich um 6:10 aus dem Geschäft kam, stand er da. Er hatte einen Anzug aus blauer Rohseide an und das neue Nylonhemd. Er ist überhaupt nicht mein Fall, dachte ich. Er ist genauso angezogen, wie Männer nicht angezogen sein sollten, aber es war zu spät. Und wir gingen zu seinem Auto. Er hatte einen mächtigen, knallroten, verbeulten alten Chevrolet. Wir setzten uns rein und er stellte sich vor. Wong, sagte er. Jimmy Wong. Ich nannte meinen Namen. Während er fuhr, konnte ich ihn beobachten. Er war ziemlich jung und unter dem Nylon war er mager und hart. Es war scheußlich heiß heute Abend, aber seine Haut war trocken. Aufmerksam und beweglich lenkte er das Auto durch den Verkehr. Er fragte mich nicht, wo wir hin wollten, sondern er fuhr zum Restaurant Schönblick und es stellte sich heraus, dass er einen Tisch bestellt hatte. So etwas war mir noch nie passiert und ich fand es riesig nett. Er hatte auch schon das Menü bestellt. Es gab Weinbergschnecken und gedünstetes Kalbfleisch mit gebratenen Bananen und Reis und hinterher Cassata. Wir tranken Weißwein dazu. Ich protestierte. Sie dürfen nicht so viel Geld ausgeben für mich. Solange ich hier in der Armee bin, habe ich Geld genug. Wie lange müssen Sie noch Soldat sein? 3 Monate. Und dann? Zurück nach den Staaten. Wo sind Sie zu Hause? Kentucky. Und was werden Sie machen, wenn Sie wieder in Kentucky sind? Ich bin Jockey. Da wusste ich, warum ich auf diesen Kunden hereingefallen war. Er war ein Mann, der mit Pferden zu tun hatte. Und ich muss es gespürt haben. Ich eigne mich sehr gut zum Jockey, müssen Sie wissen. Weil ich so klein und leicht bin. Und trotzdem sehr stark. Da, fühlen Sie mal. Er bog seinen rechten Arm ab, ganz ungeniert, und ich fasste die Muskeln seines Oberarms an. Es war, als berührte ich eine mit Rohseide überzogene Stahltrosse. Eigentlich bin ich aus San Francisco. Meine Eltern haben dort eine Wäscherei. Aber eines Tages lernte ich einen Mann kennen, der mich mitnahm nach Kentucky. Er sagte, ich gebe einen guten Jockey ab, so wie ich gebaut sei. In Kentucky gibt es eine Masse Pferde. Für die großen Rennen bin ich noch zu jung, aber in ein paar Jahren ist es soweit. Dann werde ich viel Geld verdienen. Ich wurde ganz traurig, als er mir von Kentucky erzählte. Aber ich brachte es nicht über mich, ihm etwas von meiner Liebe zu Pferden zu sagen. Es hätte albern geklungen, einem Jockey zu erzählen, dass ich ein einziges Mal die Schnauze einer Stute umarmt habe. Ich traute darum meinen Ohren nicht, als ich ihn sagen hörte. Ich werde Sie ein bisschen trainieren. Was wollen Sie tun? Ich werde ein bisschen mit Ihnen arbeiten. Sie meinen mit Pferden? Ja, mit Ihnen und Pferden. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Weshalb glauben Sie denn, dass ich Sie heute Abend eingeladen habe? Natürlich auch, weil Sie mir gefallen, aber als Sie mit Ihren scheußlichen Leinenhemden anfingen, habe ich Sie mir angesehen. Sie würden eine sehr gute Reiterin abgeben. So, und woran sieht man das? Sie sind nicht sehr groß, schlank und festgebaut. Sie haben relativ lange Beine und einen kurzen Oberkörper. Sie sind jetzt nicht sehr kräftig, aber im Training werden Sie kräftig werden. Ihre Hände sind hart und zugleich sieht man, dass Sie fühlen können. Sie haben einen guten Geruch an sich, nicht nur ein Parfum. Pferde lieben es, wenn der Reiter gut riecht. Ich war starr. Er hatte mich also von oben bis unten taxiert, vorhin im Laden. Es war ziemlich unverschämt, aber es war zugleich außerordentlich angenehm. Noch nie hatte ein Mann so mit mir geredet. Aber ich habe bisher nichts mit Pferden zu tun gehabt. Ja, es wird höchste Zeit, dass Sie anfangen. Wie denn anfangen? Ach, es wird furchtbar langweilig sein für Sie. Versprechen Sie sich nur nicht zu viel davon. Sie müssen zuerst nur Gymnastik am Pferd machen und ich werde Ihr Pferd an die Longe nehmen und immer im Kreise herumführen. Wann beginnt Ihre Arbeitszeit? Morgens um 9. Ausgezeichnet. Dann können wir von 6 bis 7 Uhr miteinander arbeiten. Das lässt Ihnen 2 Stunden Zeit auszuruhen, zu frühstücken und sich fürs Geschäft umzuziehen. Ich habe, glaube ich, ein paar alte Reithosen für Sie, die Ihnen passen können. Ich war während unseres Gesprächs und bin auch jetzt noch entsetzt darüber, dass ich mich ohne jede Gegenwehr allem gefügt habe, was er vorschlug. Ich hätte wenigstens so tun müssen, als zögere ich. Aber er ist ein Mann, bei dem man fühlt, dass es sinnlos ist, die üblichen Tricks anzuwenden. Er ist ein Mann, der ein Nylonhemd kauft, wenn er sich entschlossen hat, ein Nylonhemd und nichts anderes zu kaufen. Dabei ist er gar nicht herrisch. Er ist von kühler, bestimmter Höflichkeit. Vielleicht bin ich auf ihn hereingefallen, weil er natürlich etwas Exotisches an sich hatte. Er war genauso, wie man sich einen Chinesen vorstellt. Ich war wie hypnotisiert von ihm. Und dann hatte ich natürlich das Gefühl, dass etwas auf mich zukam. Die Pferde kamen auf mich zu. Aus China und Kentucky kamen die Pferde auf mich zu und trabten in mein Ladenmädchendasein hinein und zerfetzten mit ihren Hufen die Nylonstrümpfe und die feine Wäsche im Laden meines Chefs. Ich raffte mich zu einem matten Widerstand auf. Ja, konnte ich auch ein Schwindler sein. Ich denke, Sie sind bei der Armee. Lässt Ihnen der Dienst denn so viel Zeit? Ich bin zum Reitstall des Hauptquartiers abkommandiert. Die lassen mich machen, was ich will. Ich kann Sie natürlich nicht doch trainieren, das wäre gegen die Regulations. Aber ich arbeite morgens in einem kleinen deutschen Stall, für mich privat. Sie haben da ein paar ganz gute Hannoveraner. Da kann ich morgens 1 Stunde mit Ihnen arbeiten. Ich kapitulierte. Ich fühlte mich wie eins von den Mädchen, die zum Film wollen und zum ersten Mal von einem Produzenten eingeladen worden sind. Der Unterschied war nur, dass Jimmy Wong gar nicht wissen konnte, wie scharf ich auf das war, was er mir anbot. Und er benahm sich nicht so, wie man sagt, dass sich Filmproduzenten benehmen. Er fuhr mich nach Haus und als wir angekommen waren, blieb er am Steuer sitzen. Ich dachte, jetzt geht es los. Jetzt wird er versuchen, mich zu küssen, wie es die anderen, mit denen ich ausgegangen bin, auch immer versucht haben. Aber er tat nichts dergleichen, sondern er fragte plötzlich... Können Sie Chop Suey kochen? Ich habe es einmal gegessen im chinesischen Restaurant, aber ich weiß nicht, wie man es macht. Es ist ganz einfach. Sie brauchen dazu Hühnerfleisch, Schweinefleisch, Schinken und Speck. Oh, ziemlich einfach. Sie müssen diese 4 verschiedenen Fleischsorten jede für sich in Öl backen. In Öl oder auch in Speck. Man muss also möglichst 4 verschiedene Pfannen haben. Wir haben dafür kleine Tiegel. Sie sind sehr hübsch. Man schneidet Paprikaschoten, Lauch und Zwiebeln in längliche Streifen und dünstet sie. Jede für sich. Ich zähle bereits 7 von Ihren hübschen kleinen Tiegeln. Am Schluss, wenn das Fleisch fertig gebacken und die Gemüse fertig gedünstet sind, mischt man den Inhalt der 7 Tiegel. Aber es darf kein Brei entstehen. Nicht das, was Sie, glaube ich, einen Topf nennen. Die Bestandteile müssen sauber voneinander getrennt bleiben. Auch das noch? Ja, es kommt bei Chop Suey sehr darauf an, dass man die Mischung trifft. Ja, das scheint mir auch. Es ist viel leichter als Reiten. Als gut Reiten, meine ich. Ich werde einmal für Sie Chop Suey kochen. Ich weiß, dass Sie es schnell lernen werden. Mich überlief eine kleine Gänsehaut, als ich ihn das sagen hörte. Er schien ziemlich viel von mir verlangen zu wollen, als sei es schon abgemacht, dass ich lernen werde, Chop Suey zu kochen. Chop Suey kochen schien mir übrigens das Gegenteil von Reiten zu sein. Es hatte irgendwie mit der anderen Seite meines Lebens zu tun. Das begreife ich jetzt, während ich im Bett liege und versuche einzuschlafen, damit ich morgen früh frisch bin. Ehe wir uns verabschiedeten, erklärte er mir noch, wo ich morgen früh hinkommen müsse. Der Reitstall war in Leonberg, und es ist ein ziemlich weiter Weg aus der Stadt heraus. Während ich zur Haustür ging, überlegte ich, wie ich nach Leonberg hinauskäme. Und mein altes Fahrrad im Keller fiel mir ein. Ich werde mit dem Fahrrad kommen. Kennen Sie die Straße? Ich kenne den Stadtwald sehr gut. Kurz vor Leonberg müssen Sie aufpassen. Man hat eine neue Zubringerstraße zur Autobahn gebaut und die Abzweigung ist schlecht markiert. Ich werde aufpassen. Er fuhr weg, noch ehe ich die Haustüre geöffnet hatte. Ich ging rauf, Mutter war noch wach. Und ich ließ mir von ihr den Kellerschlüssel geben und erzählte ihr alles. Sie schüttelte zwar den Kopf, aber es imponierte ihr, dass Jimmy Wong sonst nichts von mir gewollt hatte. Sie versteht nicht, dass er viel mehr von mir will als die anderen. Das Fahrrad im Keller hielt die Luft, als ich es aufpumpte. Und nun liege ich im Bett und kann nicht einschlafen, weil ich mir vorkomme wie im Märchen. Und wie beim Märchen erzählen früher habe ich ein bisschen Angst. Ich schaue von Zeit zu Zeit auf die Uhr und ich erschrecke darüber, wie spät es schon ist. 2:30. Jimmy Wong. Ich muss reiten und Chop Suey kochen lernen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht auf die Zubringerstraße Autobahn gerate morgen früh. Ach so, es ist ja schon morgen früh. 3 Leute hatten mit der Sache zu tun, der Tankwart, der Manager, das Mädchen. Für den Manager und das Mädchen ist die Sache abgeschlossen, für den Tankwart noch nicht. Befassen wir uns noch einen Augenblick mit ihm. Ich war nach Arbeitsschluss in der Rote Bühlstraße auf der Nummernkartei und ich weiß jetzt, wem der Waren SU-866 gehört. Ich habe eine schlaflose Nacht verbracht. Jetzt sitze ich wieder im Tankstellenbüro. Es ist 6 Uhr morgens und ich weiß, dass dies der letzte, aber schon wirklich der allerletzte Termin ist, an dem ich mich melden und Sachdienliches mitteilen kann. Wenn ich jetzt anrufe und sage, wie es gewesen ist, dann werden sie mich zwar anschnauzen, aber sie werden mich straffrei ausgehen lassen. Das ist ganz selbstverständlich anzurufen. Sogar unbedingt notwendig, denn wenn sie den Kerl ohne meine Hilfe fassen und er erzählt, wie er wegkam, dann hänge ich wegen Hehlerei schwer mit drin. Das nette Mädchen. Ihr Bild war in den Abendzeitungen. So ein Schweinehund, der Herr Generaldirektor. Das können sie, diese großen Herren. Und kleine überfahren und dann abhauen. Worauf warte ich denn noch? Darauf, dass es aufhört, mir zu sagen, du bist ein verdammter Feigling? Ach, das wird nie aufhören. Nie werde ich aufhören, mir vorzuwerfen, dass ich den Oberfeldwebel heiß nicht umgelegt habe. Dass ich den 100-Mark-Schein genommen habe. Und dass ich jetzt in dieser Minute weiß, wenn ich den Hörer abnehme, bleibe ich, was ich war, ein Feigling. Die Anzeige bei der Polizei löscht nicht aus, dass ich gekuscht habe. Sofort und auf der Stelle gekuscht, als ich die Macht spürte. Die Anzeige bei der Polizei setzt meine Feigheit fort. Sie ist die Rache eines Feiglings. Ich selbst bin der Oberfeldwebel heiß. Ich zögere, weil ich weiß, ganz tief drinnen weiß, dass mein Schweigen die Kette meiner Angst zerreißen würde. Ich werde allein mit meiner Tat. Wenn ich nur wüsste, was ich tun soll. Soll ich anrufen? Oder soll ich schweigen? Autobahnausfahrt Stuttgart Nord. Zubringerstraße. Tankstelle in fadem Grünzeug. Angst und Hitze. Lungenkrebs und Kristallglas. Chop Suey und die Pferde von Kentucky. Die zerschmetterte Schläfe. Der Zufall und die Sinnlosigkeit. Die Welt ist keine Fotografie. Sie ist Campari-Rot. Korallenrot. Blutrot. Sie ist voller Fahrerflucht. Zufall und Sinnlosigkeit. Täglich. Stündlich. Soll man anrufen? Soll man schweigen? Sie hörten Fahrerflucht, Hörspiel von Alfred Andersch. Die Personen und ihre Sprecher waren Tankwart Hans-Christian Blech, Manager Martin Hild, Mädchen Gustl Halenke, Jimmy Wong Horst Frank, Steffen Gerd Westphal, Mary Lou Ann Höhling, Oberfeldwebel Heiß Walter Starz, Polizeibeamter Alf Reigel, Sprechergruppe Robert Rathke, Friedrich von Bülow, Ulrich Götsch, Wolfgang Schwarz. Ansager Hans Bernhard. Regie Marcel Wall. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit Radio Bremen aus dem Jahre 1957.